Zur Teilnahme an dem 18. Pyongyanger Medizinischen Wissenschaftlichen Symposium der Koreaner vom In- und Ausland traf Kim Dae-sik, der stellvertretende Vorsitzende der Medizinischen Gesellschaft der Japan-Koreaner, am 30. Mai mit einer Maschine in Pyongyang ein.